Worin besteht die Seligkeit der Auserwählten? Die Seligkeit der Auserwählten besteht im Schauen, Lieben und ewigen Besitzen Gottes, der Quelle jeglichen Gutes. Die wesentliche Seligkeit, der heilige Thomas von Aquin, besteht in der Visio Beatifica, in der seligmachenden Anschauung Gottes. Und dazu gehört eben das die vollständige Liebe zu Gott und der ewige Besitz Gottes. Das Schauen löst den Glauben, die Tugend des Glaubens ab. Wir sehen hier, wie durch einen Schleier anfanghaft, sagt der heilige Paulus, Hohenlied der Liebe, Kapitel 13 im 1. Korintherbrief, die Liebe ändert sich nicht, außer dass sie im Himmel vollständig und beständig ist. Und die Hoffnung geht über den Besitz Gottes. Die Hoffnung gibt es auch nicht mehr in der, im Himmel, was nicht notwendig ist, was durch etwas Besseres abgelöst wird, durch den ewigen Besitz Gottes. Hier hoffen wir, Gott zu besitzen, das ewige Leben zu besitzen, den Himmel, und die ewige Glückseligkeit zu besitzen im Himmel, ist es dann eine Tatsache.